Aussortiert vom Arbeitsmarkt. Warum bloß meinen so viele von uns, sie müssten sich mit Pillen für den Arbeitsmarkt fit halten? Die Tatsache, dass es offenbar Millionen von Menschen sind, die derart unter Druck stehen, zeigt erneut, dass die soziale Marktwirtschaft, wie wir sie heute leben, offenbar deutlich weniger sozial als Markt ist. Wenn wir uns alle jeden Tag aufs Neue wieder beweisen müssen, weil wir unter dem ständigen Druck stehen, unseren Arbeitsplatz sonst bald nicht mehr zu haben, keine neuen Aufträge mehr zu bekommen, unsere teuren Mieten nicht mehr zahlen zu können, ist es kein Wunder, dass viele nur noch dank Aufputschmitteln mithalten können. Ein anderer Teil dieser traurigen Entwicklung ist dieser. Für jene, die nicht mehr mithalten können, egal wie viele Pillen sie schlucken, weil sie ernsthaft krank werden, sieht es zunehmend schlechter aus. Wir als Gesellschaft leisten uns immer weniger Solidarität mit denen, die berufsunfähig werden. Jene, die über Anträge für Berufsunfähigkeit entscheiden, gehen immer rigoroser vor und lehnen immer häufiger Anträge ab. Und für den einzelnen Berufsunfähigen ist weniger Geld aus der Solidargemeinschaft da. In weiten Teilen der Politik ist das so gewollt. Und es wird damit begründet, dass es ja immer mehr Berufsunfähige gäbe, die von der Solidargemeinschaft versorgt werden müssten. Das mag stimmen und es ist ein Dilemma, das nicht von der Hand zu weisen ist. Es wundert auch angesichts der vielen bedenklichen Entwicklungen am Arbeitsmarkt nicht, dass die Zahl jener steigt, die es nicht mehr schaffen, mit den Anforderungen Schritt zu halten. Und doch ist es ein Armutszeugnis für einen reichen Sozialstaat, dessen Wirtschaftsleistung wächst. Ich habe in den vergangenen Jahren mit einer Reihe von Menschen gesprochen, die zu den Verlierern in diesem System gehören. Der erste ist Helmut Herrmann, der mit seiner Familie in einem kleinen Ort in Sachsen-Anhalt lebt. Ich habe sie dort besucht. Es hat die Herrmanns viel Kraft gekostet, ihre Geschichte überhaupt erzählen zu können. Helmut Herrmann nimmt mich mit in seinen Garten, der hinter dem Haus liegt. Mit schweren Schritten läuft er einen Hügel im Garten hoch. Von hier aus, sagt er, könne man die Autobahn sehen, die Fahrt dahin dauere nur ein paar Minuten. Unerreichbar für ihn heute. Seit einem Tag im November 2012. Herrmann, damals 55 Jahre alt und Außendienstmitarbeiter einer Verpackungsfirma, muss am Morgen nach Arnstadt, kurz hinter Erfurt. Sein Auftrag: Solarplatten verpacken, die nach Mosambik verschifft werden sollen. Über der Autobahn wallt an diesem Tag Nebel, das Außenthermometer seines Autos zeigt 2 Grad über Null. Typisches Wetter für Glätte, er weiß das aus seinen Fahrsicherheitstrainings, vielleicht daher hat er auch ein mulmiges Gefühl. Er fährt konzentriert über die Autobahn 38, hält den Tacho auf 90 Stundenkilometer, als er auf die Weizcherkal-Talbrücke fährt. Plötzlich taucht aus dem Nebel am Fahrbahnrand ein Mann auf, der hektisch winkt. Herrmann bremst, es ist klar, dass da ein Unfall passiert sein muss. Die Reifen geraten ins Rutschen auf dem spiegelglatten Boden, er zieht die Schultern ein. Hoffentlich geht das gut. 300 Meter Bremsweg, dann kommt er zum Stehen, kurz hinter einem Wagen, der an der Leitplanke steht. Er sagt jetzt, er wisse noch, wie er gedacht habe, das war knapp. Er sieht im Rückspiegel eine schwarze Wand hinter sich auftauchen, dann bricht seine Erinnerung ab. Helmut Herrmann ist alles andere als ein Typ, der gern Risiken eingeht. Er hat jede Menge Versicherungen, schaut beim Spurwechsel lieber zweimal über die Schulter, sagt seine Frau. Er ist in Mecklenburg-Vorpommern geboren, zu Zeiten der Wende lebte er mit seiner Frau in Sachsen-Anhalt und kündigte freiwillig seine Anstellung im Braunkohlekraftwerk. Er befürchtete, dass es mit dem Werk bald zu Ende gehen würde, er wollte für seine Familie ein sicheres Auskommen. Also begann er als Außendienstmitarbeiter für eine Verpackungsfirma aus dem Westen, die im Osten Fuß fassen wollte, machte bei jedem angebotenen Fahrsicherheitstraining mit. »Genützt hat mir das nichts«, sagt er. Wegen dem, was an jenem Novembertag passierte, leben er und seine Frau heute von einer Erwerbsminderungsrente, 1.300 Euro im Monat. Eine Folge des Unfalls, bei dem sein Kopf schwer verletzt wurde, sagen die Herrmanns. Schuld an ihrer Situation aber, sagen sie, habe auch die Berufsgenossenschaft. Jene Institution, die eigentlich dafür da ist, berufstätige Menschen gegen genau solche Schäden abzusichern. Sie weigert sich, Herrmanns Unfall als Arbeitsunfall anzuerkennen. Hermann fühlt sich alleingelassen, aber allein ist er mit seiner Geschichte nicht. Es gibt in Deutschland viele Menschen, die jahrzehntelang im Glauben leben. Sollte ihnen etwas Schlimmes zustoßen, sind sie schon abgesichert. Wofür gibt es schließlich das dichte Netz aus staatlicher Sicherung, Berufsgenossenschaften und privaten Versicherungen? Wenn tatsächlich etwas Schreckliches passiert, merken viele, dass dieses Netz sie eben doch nicht auffängt. Berufstätige, die durch einen Unfall oder eine Krankheit plötzlich nicht mehr arbeiten können, aber kein Geld bekommen von jenen, denen sie jahrelang Beiträge gezahlt haben. Oder Menschen, denen ein Unfall passiert, für den niemand haftbar gemacht werden kann. Bei Sozialverbänden wie dem VDK und Internetforen für Betroffene vermutet man, dass Zehntausende Menschen pro Jahr durch Unfälle oder Krankheit unverschuldet in Not geraten und vor dem finanziellen Nichts stehen. Sie müssen wegen nicht anerkannter Berufskrankheiten oder Unfällen von winzigen Erwerbsminderungsrenten leben, oft unterhalb des Existenzminimums. Berufsgenossenschaften, Berufsunfallversicherungen und andere wehren sich zunehmend dagegen, Fälle anzuerkennen. Den Betroffenen werden deutlich mehr Steine in den Weg gelegt als noch vor 10 Jahren, sagt etwa Frank Henze vom Unfallopferhilfswerk. Samuel Beutler-Bohn, Experte für Altersfragen beim Sozialverband VDK, äußert sich ähnlich. Die Mehrheit der Deutschen schafft es nicht, bis zum gesetzlichen Rentenalter zu arbeiten. Aber die Bedingungen für ihre Absicherung werden immer lückenhafter. Fest steht, da läuft etwas gewaltig schief. Bei Helmut Herrmann gibt es auf die Frage, warum er kein Geld von der Berufsgenossenschaft bekommt, eine einfache Erklärung, zumindest aus Sicht der Berufsgenossenschaft. Fehlende Beweise. Als er an jenem Novembertag hinter dem Steuer seines Dienstwagens aufwacht, fühlt sich alles an wie in Watte. Er weiß nicht, wie lange er bewusstlos gewesen ist, aber er weiß sofort, was passiert ist. Ein richtig großer Unfall. Überall Metall, ineinander geschoben, vor ihm, neben ihm, hinter ihm der Lastwagen, der ihm in der Sekunde vor dem Aufprall als heranrasende schwarze Wand erschienen ist. Sein erster Gedanke ist: Wieso sehe ich nichts auf dem linken Auge? Er steigt aus dem Auto, klettert über die Mittelplanke und sieht sich um. Dann kamen immer mehr Aufschläge von hinten, es ging im Sekundentakt und man konnte nichts tun, sagt er leise und schließt die Augen. Man merkt ihm an, wie schwer es ihm fällt, sich beim Erzählen zu konzentrieren. Irgendwann, es dauert Stunden, bis die Sanitäter zu allen Verletzten durchkommen, kommt Hermann im Kreiskrankenhaus an. Sein Auge ist immer noch geschwollen, an seiner Stirn wölbt sich ein Teil des Schädels vor. Ein junger Assistenzarzt untersucht ihn flüchtig. Er diagnostiziert, Hermann habe Glück gehabt, das sei nur eine Prellung. Doch der Schädel steht auch Wochen später noch vor, Hermann hat irrsinnige Schmerzen und irgendwann knackt es, als er an der Stirn herumdrückt. »Das war wohl der Moment, an dem ich den Knochen wieder an die richtige Stelle gedrückt habe«, sagt er. Medizinisch gesichert ist zwar nicht, dass es so war, doch seine Version erscheint plausibel und auch das, was seither geschah, passt dazu. An der verletzten Stelle wucherte Gewebe, das entfernt werden musste, und Hermann kann seit dem Unfall nichts mehr länger als 20 Minuten am Stück tun. Nicht mehr arbeiten, nicht mehr Auto fahren, nicht mal ein längeres Gespräch kann er mehr führen. Strengt er sich zu sehr an, läuft ihm Hirnwasser aus dem Nasenloch. Es gibt ein ärztliches Gutachten, das ihm eine posttraumatische Belastungsstörung und Depression bescheinigt und attestiert, als Folge des Unfalls erwerbsunfähig zu sein. Die deutsche Rentenversicherung, die für die Auszahlung der gesetzlichen Rente zuständig ist, hat seine Erwerbsunfähigkeit bestätigt zu 100%. Was so viel heißt wie: Dieser Mann kann überhaupt nicht mehr arbeiten. Doch seine Berufsgenossenschaft erkennt das nicht an. Sie zahlt weder Verletztengeld noch eine Unfallrente. Mit der Begründung, es sei nicht bewiesen, dass seine Erwerbsunfähigkeit von dem Unfall herstamme und nicht von irgendwo anders. Seit Jahren prozessiert er, ohne Erfolg. Das Sozialgericht Halle gab der Berufsgenossenschaft recht. Die unfallbedingten Unfallschäden seien nicht ausreichend belegt. Hermann und seine Frau sind jetzt mit ihren Ideen am Ende. Und ebenso mit dem Geld, um den Anwalt zu finanzieren. Dass es Fälle wie den von Hermann in Deutschland gibt, mag überraschen. Schließlich gilt Deutschland als eines der Länder mit dem am dichtesten gewebten sozialen Sicherheitsnetz weltweit, das Menschen gegen die Folgen von Unfällen oder Krankheit absichern soll. Das Netz besteht aus mehreren Lagen, die einander ergänzen. Hat jemand einen Unfall, der bleibende Schäden verursacht, ist zunächst der Unfallverursacher über seine Haftpflichtversicherung in der Pflicht. Die zweite Lage des Netzes ist die Berufsgenossenschaft, eine Auffangvorrichtung für die Angehörigen bestimmter Zünfte. Die Idee dahinter, die auf Bismarcks Version von der Sozialversicherung zurückgeht: Arbeiter und Angestellte sollen gegen Schäden abgesichert sein, die durch die Ausübung ihres Berufs entstehen. Bei einem Unfall mit schweren bleibenden Schäden etwa ergänzt, zumindest theoretisch, die Rente die Leistungen der Haftpflicht. Fast 63 Millionen Menschen sind über die Genossenschaften abgesichert, darunter etwa auch Wahlhelfer oder Blutspender. Die Genossenschaften sehen ihre Aufgabe vor allem darin, ihre Versicherten nach Unfällen wieder fit für den Arbeitsmarkt zu machen. Unfallrenten dagegen, mit denen jene, die nie wieder arbeiten können, versorgt werden, sind der Ausnahmefall, erklärt man beim Spitzenverband der gewerblichen Berufsgenossenschaft DGUV. Das erkläre, warum nur 7% aller Antragsteller im Jahr 2016 eine Rente von der Berufsgenossenschaft erhielten, 5.365 von 75.000 Menschen, sagt eine Sprecherin. Das ist aber offenbar nicht die volle Wahrheit. So sieht es zum Beispiel Frank Henze, Berater beim Forum Unfallopfer.de, der nach eigenen Angaben jedes Jahr mit mehr als 100 Fällen zu tun hat, die dem von Hermann ähneln. Gerade die Berufsgenossenschaften legen sich ins Zeug dabei, Anträge abzulehnen. Dafür, dass an seiner Kritik etwas dran sein könnte, sprechen weitere offizielle Zahlen der Spitzenorganisation. Demnach wurden 2016 nur 27% aller Schadensmeldungen überhaupt anerkannt, egal ob solche auf vorübergehende oder bleibende Schäden. Berater Henze hat selbst eine Geschichte mit einer Berufsgenossenschaft hinter sich. Und sie gleicht der von Helmut Herrmann. Henze ist im Vorruhestand, nachdem er vor ein paar Jahren auf dem Nachhauseweg von seinem Berliner IT-Job mit dem Motorroller verunglückte. Ein Autofahrer riss die Tür auf, ohne hinzuschauen. Henze schmiss es von seinem Gefährt, er schlitterte über 3 Fahrspuren. Knie und Sprunggelenk wurden dabei zertrümmert, seine Wirbelsäule litt. Bis heute zahlt die Berufsgenossenschaft nur für einen Teil der Schäden. Denn aus ihrer Sicht fehlt der diagnostische Beweis, dass durch den Unfall Henzes Wirbelsäule gelitten hat. Wie verwinkelt das deutsche Recht ist, wenn es darum geht, im Ernstfall Leistungen zu bekommen, zeigte eine Auseinandersetzung vor dem Sozialgericht Heilbronn 2018. Ein Mechaniker klagte gegen seine Berufsgenossenschaft, weil die nicht zahlen wollte, nachdem er beim Toilettengang auf einem seifigen Fußboden ausgerutscht war, sich den Kopf am Waschbecken angeschlagen und eine Gehirnerschütterung erlitten hatte. Die Genossenschaft argumentierte, der Besuch der Toilette gehöre nicht zur Arbeitszeit, sondern sei privater Natur. Das Sozialgericht gab ihr Recht. Beim Spitzenverband DGUV erklärt man, auch in anderen Situationen, etwa beim Mittagessen in der Kantine, sei man nicht versichert. Dass nur 27% aller Anträge positiv beschieden würden, liege unter anderem daran, sagt die Sprecherin des Berufsgenossenschaftsverbandes. Arbeitgeber und Ärzte stellten oft Anzeigen wegen Krankheiten, die der Beruf des Betroffenen gar nicht verursachen konnte. Ein Beispiel: Bekommt ein Gärtner bei der Arbeit Hautkrebs, gilt als wahrscheinlich, dass er die Krankheit durch das viele Arbeiten in der Sonne entwickelt hat. Bei einem Journalisten oder Bankangestellten dagegen würde Hautkrebs nicht als Berufskrankheit anerkannt. Eine Hürde, an der viele Menschen im Land scheitern, sind jene Gutachter, die etwa für die Berufsgenossenschaften die medizinischen Diagnosen der Antragsteller lesen, sie bewerten und dann die Anträge abnicken oder ablehnen. Es gibt sie bei jeder Einrichtung, die für die Absicherung von Unfall- oder Krankheitsopfern zuständig ist. Bei den Berufsgenossenschaften heißen sie Unfallsachbearbeiter, bei der Deutschen Rentenversicherung Prüfärzte und bei privaten Versicherern Schadensprüfer. An ihnen müssen jene vorbei, die krank sind und Leistungen geltend machen wollen. Grundsätzlich ist das natürlich sinnvoll, wenn Sie genau hinschauen, um Missbrauch zu verhindern, den ja letztlich die Beitragszahler finanzieren würden. Kritiker von Sozialverbänden jedoch sagen, nicht nur bei den Berufsgenossenschaften würden immer häufiger Anträge abgelehnt, sondern auch Anträge auf Erwerbsminderung bei der Deutschen Rentenversicherung. Im vergangenen Jahr wurden dort von 358.000 Anträgen nur 187.000 bewilligt. Bei der Deutschen Rentenversicherung Bund erklärt man dies damit, dass viele Antragsteller schon die formalen Anforderungen nicht erfüllen würden. Sie hätten entweder nicht lange genug oder nicht die nötigen Summen eingezahlt, um einen Anspruch auf die Erwerbsminderungsrente zu erwerben. Bei all den anderen Abgelehnten aber seien die eigenen Prüfärzte oder externe Gutachter zum Schluss gekommen, der Antragsteller könne sehr wohl noch erwerbstätig sein. Bloß vielleicht eben nicht im selben Beruf oder im selben Ausmaß wie früher. Ein Urteil, das viel zu oft ungerechtfertigt falle, sagt VdK-Alterssicherungsexperte Beutler Bohm. Viele unserer Mitglieder bekommen einen Ablehnungsbescheid, und wenn wir dann in ihrem Namen gegen die Ablehnung vorgehen, stellt sich heraus, dass der Anspruch sehr wohl besteht. Bei der Deutschen Rentenversicherung heißt es auf meine Anfrage dazu, man könne dies nicht bestätigen, weil die Zahlen nicht entsprechend ausgewertet würden. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales antwortet auf meine Frage, ob zu viele Anträge auf Erwerbsminderungsrente abgelehnt werden. Es gebe für diesen Vorwurf keine Anhaltspunkte. Dasselbe gelte für die Anträge auf Unfallrente bei den Berufsgenossenschaften. Laut offizieller Auskunft der Behörde von Hubertus Heil ist also alles in Ordnung. Am Ende bleibt mir die nüchterne Feststellung, Recht haben und Recht bekommen ist selbst in einem Land mit einem der dichtesten sozialen Netze der Welt am Ende doch nicht ein und dasselbe. Es scheint, als beugten sich die Verantwortlichen bei der Deutschen Rentenversicherung und in den Berufsgenossenschaften, jene Sachbearbeiter, die über Anträge und damit über Schicksale entscheiden, dem Zeitgeist. Wenn schon die Arbeit im Land nicht mehr viel kosten darf, dann darf in dieser Logik die Versorgung jener, die nicht mehr arbeiten, erst recht nichts mehr kosten. Dabei sind es doch gerade diese Institutionen, die für das Funktionieren des Sozialstaates stehen. Sie sind dafür verantwortlich, die schwächsten Mitglieder der Gesellschaft aufzufangen. Sie müssten mit breiten Schultern gegenüber der Politik auftreten, indem sie fordern, dass die öffentlichen Haushalte das notwendige Geld für die Versorgung der Berufsunfähigen zur Verfügung stellen, anstatt daran zu knapsen und Anträge abzubügeln. Unsere soziale Marktwirtschaft muss sich ganz einfach ihre Versorgung leisten, ohne Wenn und Aber. Und natürlich ist das auch eine Baustelle für die Politik, eine von vielen.